2.3 Wussten Sie, dass auch teure Modeketten oft in Billiglohnländern produzieren lassen? Wussten Sie, dass es fair gehandelte und nachhaltig produzierte Smartphones gibt? Wussten Sie, dass man für die Produktion von einem Kilo Kaffee über 20.000 Liter Wasser braucht? Wussten Sie, dass elektronische Geräte oft mit Absicht so gebaut sind, dass sie nach einer bestimmten Zeit kaputt gehen? Wussten Sie, dass man beim Duschen pro Minute ca. 15 Liter Wasser verbraucht? Wussten Sie, dass durch Videostreaming 1% der globalen CO2-Emissionen verursacht wird?